Weihnachten. Eine Zeit der Stille und Besinnung, bis jemand auf die Idee kam, dass Geschenke sein müssen. Autor unbekannt. Hängt Weihnachten Eis in der Weiden, kannst du aus den Palmen schneiden. Unbekannt. Zeit der Liebe und Gefühl, heute bleich nur draußen kühl. Kerzenschein und Plätzenduft, Weihnachten liegt in der Luft. Niklas ist ein braver Mann, bringt der kleinen Kinder was, die Großen lässt es laufen, die können sich was kaufen. Die wahre Weihnacht ist nicht die wahre Weihnacht. Kurz Marti. Weihnachtszeit ist die Zeit, in der man für andere Leute Dinge kauft, die man sich selbst nicht leisten kann. Alberto Sordi. Wie viele Leute sich auf Weihnachtsgrüße geschickt haben mögen, die erste Karte, die sie bekommen, stammt von jemand, den sie vergessen haben. Schenken heißt, einem anderen etwas geben, was man am liebsten selbst behalten möchte. Selma Lagerlöf. Es ist fraglich, ob Gänse, Karpfen und Truthähne das Weihnachtsfest als Erlösung betrachten. Gericht Wieser. Ist die Christnacht hell und klar, deute auf ein gutes Jahr. Unbekannt.